Hupsi. Ich hätte dich noch nicht mal aufhauen können, weil ich die Eier jetzt in die andere Hand genommen habe. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen Konserve Nummer 120. Eine Doppel-Brungerst-Konserve mit Schnitten aus der Hölle. Auch freuen wir uns auf eine Probefahrt, über deren Erlebnis bereits in der letzten Konserve lavaliert wurde. Doch hört selbst. Könnte die länger haben. Wir mussten ja auch nicht. Es ist halt eine Option. Sind halt Möglichkeiten. An dem Dach passiert auch nichts mehr, ne? Was ist denn das hier für ein Rotz? Chicorée, flachgelegter. Da kannst du auch, da könnte ich nicht mehr drin einsteigen. Chicorée, dass es sowas noch gibt. Der erste, der war schön kantig. Der zweite ging. Ich hatte hier einen Bekannten, der hatte den in Weiß. Und er hatte diese Windsplits auf dem Kotflügel vorne, hinten Spoiler drauf und so. Das sah gut aus. Die wogen ja auch nicht. Wen ich damals cool fand, war ein Bandmitglied, dem seine Mutter hatte einen Honda Accord Hatchback. Und der hatte im Verhältnis früher zu den Autos, die wir so gefahren haben, richtig Dampf. Also der ging gut. Und immer wenn wir irgendwo mal was hatten, konnte der nicht mit seinem Käfer und nicht mit meinem Käfer fahren, haben wir dann den genommen. Das war schon, nee, der ging richtig. Ja, ich habe mich ja schnell in den Legacy verliebt. Ja, wobei ich die ersten Subarus so vom Design her nicht so toll fand. Das war ja noch vor Japan Barock, das war schon bitter. Naja, aber wenn du in Ford Sierra gewöhnt warst, da fandst du den schon traumhaft. Kommt drauf an. Der Cosworth sah ja gar nicht so schlecht aus. Familienkutschen. Wir sprechen von Familienkutschen. Und das sind alles. Hier ist eine braune Mülltonne. Und da liegt ein Kranz drauf. Zur Bestattung freigegeben, genau. Mit Trauerkranz. Und blauen Marienkäfer. Mit weißen Tupfen. Sachen gibt's. Also wie gesagt, in Weiß. Es gibt Isofix und Isoslow. Moin. Guck mal, da liegt eine Cola-Flasche in der Regenrinne. Das ist sowieso sehr seltsam. Letztens war hier das Turnhallenfenster auf und ich wusste nicht. Ja, aber da oben frickelt doch einer drin rum. Hörst du doch. Ja, da wohnt einer, aber das ist ja. Echt? Das hat mit der Turnhalle nichts zu tun. Würde mich wundern, wenn man da einsteigt. Ja, Autos. Ist so ein Thema. Ja, eins nach dem anderen. Ich meine, wäre mit Sicherheit schön. So ein Elektroauto, aber ja, andererseits möchte ich die letzten Jahre noch genießen, wo man Autos fahren kann, die nicht bei 160 abgeriegelt sind. Ne? Ich meine, meinen wegzutun, das wäre hart gesagt einfach nur zu schade, weil noch nicht viel gelaufen. Der ist im einwandfreien Zustand, also das wäre rausgeschmissenes Geld, obwohl man da jetzt horrende Preise für zahlen würde. Aber warum? Und auch für einen Hänger ist das halt ein Ding. Du brauchst halt ein Zugfahrzeug. Achso, stand da was in dem anderen Hänger drin? Ja, Anhängelast, 750 Kilo ungebremst und 750 Kilo gebremst bis 12%. Mit der Leistung Naja. Kikriki! Ja, war gut. Ich habe ihn animiert. Den Hahn. Egal. Ich freue mich auf die Probefahrt. Ja, ich meine, dein Auto ist halt immer noch schön. Und es wäre auch eine Sünde, den wegzutun. Wenn er auch ökologisch eher fragwürdig ist, genau wie meiner. Andererseits muss man denken, so ein Elektroauto hat ja auch einen gewissen Fußabdruck in der Produktion, ne? Abwarten, wenn es soweit ist. Wir werden den Wind bekommen, wie beim Legasburg, ja. Bei deinem Fori. Ja. Der Wind wird da sein. Genau. Boah, wie das stinkt, ey. Hier liegt ein Ei. Da hat das aber weit gekackt, gelegt. Da sind hier locker 30 Meter bis über den Zaun. Weit geschossen, das Ei. Hier hat immer mal wieder die Staplerzinken aufgesetzt. Siehst du das? Hier die Streifen. Ein Gabelstapler hat er wahrscheinlich so weit auf den Boden gelassen, um zu bremsen. Hier am Berg. Aber es ist schon der Hammer, wie da die ganzen Steine gerissen sind in der Wand, ne? Ja. Durch den Druck. Es ist hier die, oder anders, wir befinden uns hier im BGS-Steinbruch. Das heißt auf dem Steinbruchsgelände. Und hier ist ja diese Wand, die mal zum Klettern gedacht war, wo der Elefant drin ist. Da hatte ich schon mehrfach drüber gesprochen und auch Fotos eingesetzt. Und das sind halt Bruchsteine. Und einige von denen sind mittlerweile ganz ordentlich gerissen, also man sieht, der Zahn der Zeit arbeitet da ganz ordentlich dran. Auch eine Kette ist abgerissen, oder? Oder ist sie da so festgemacht? Keine Ahnung. Zum Einklinken, keiner. Ich kann es von hier nicht sehen. Die hintere, die könnte rausgerissen sein, aber die kann auch so fest sein. Muss mal gucken. Ich hatte dem Frank mal gesagt, das wäre mit Sicherheit für ihn interessant, weil er kennt den Steinhauerpfad nicht. Wenn man mal den regulären Steinhauerpfad ginge, dann hat er auch mal was zu gucken, wenn er ihn schon nicht kennt. Aber erstmal haben wir ja was anderes am Start, denke ich. Abwarten. Das weiß ich nicht. Da sind wir ja auch lang nicht gewesen. A, weiß ich nicht, ob das nicht mittlerweile ein NSG ist, dann darfst du da nicht rein. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Und als wir das letzte Mal da waren, war der Eingang ja schon sehr fragwürdig. Nee, ich meine, der war immer schon. Nicht denn da oben? Putzding mit Stiel oder? Aha. Ah, okay. Eine Kinderschneeschaufel. Was da ein Schlamm runtergekommen ist da vorne. Von da oben her. Hier tut sich was. Aber gut, der Steinbruch ist ja immer noch bewirtschaftet. Insofern sieht es hier von Jahr zu Jahr anders aus. So, jetzt musst du wieder wissen, wo wir hier. Tu mal die Buche an hier, die umgekippte. Ja, wollten sie absägen. Hier haben sie einen Keilschnitt geübt. Dann haben sie Einstiche geübt. Dann haben sie da unten irgendwas rangefrickelt. Das ist aber gerissen. Nee. Das da. Das ist gerissen. Nee. Das sind Einstichschnitte mit einer Kettensäge. Genauso wie da unten das Zeug. Haben sie versucht, mit der Spitze mal reinzusägen. Hier haben sie wahrscheinlich irgendeinem beim Kettensägenführerschein gezeigt, was man mit einer Kettensäge kann und was man besser lässt oder so. Das sieht komisch aus. Hm? Im Liegen, ja, so wie er jetzt lag. Auch da oben das Plateau, was sie da reingesägt haben. Ja, das ist albern, weil das ist richtig gutes Holz. Ich meine, das Buche, das hätte ich mir auf den Hänger getan. Unglaublich. Aber man muss ja auch üben. Ja, vielleicht haben sie gedacht, da ist noch ein bisschen Saft drin, weil ja nur ein Teil der Wurzeln raus sind, in diesem umgekippten Stück Stamm. Vorne ist ja auch schon alles weg. Ah, hier wächst ein Schnuller, guck. Das ist ein Schnullerbaum. Jetzt wissen wir, wo Schnuller herkommen. Ich brauche noch einen Tipp von dir. Ein Tipp? Ja. Wir sollen am Dienstag meine Einladung abholen. Ja. In welche Schuhe lasse ich mir die ersten anpassen? Laufschuhe, die ich als Hausschuhe in der Kita trage. Oder eben ein paar, das, was ich so jetzt im Winter anziehen kann. Also wenn du Einlagen trägst, würde ich immer die Schuhe nehmen, die du am meisten trägst. Ja, das wären die und wo du... Moin. Hausschuhe. Ich habe feste die Turnschuhe als Hausschuhe. Wie langlebig sind die denn? Also dieses Paar, was ich im Moment da habe, habe ich seit Anbeginn, seit 2,5 Jahren. Ich würde dann die nehmen, die ich zu Hause habe und tauschen. Weil neu. Ja. Naja, aber du gehst, ja gut, du gehst da flach, aber es ist halt die meiste Zeit. Ja, es sind roundabout 8 Stunden. Ja. Nee, da würde ich auf jeden Fall die 8 Stunden nehmen, weil du brauchst ja eine möglichst lange Entlastung und da würde das am ehesten passen. Und da wir beim Wandern oder so jetzt hier nie groß Gepäck dabei haben. Ja gut, da habe ich ja die Schuhe, die sind ja noch die alten drin, die gehen ja auch wesentlich besser als ohne. Ja. Aber das zweite Paar würde ich mir dann in die Laufschuhe machen lassen. Also da komme ich auf jeden Fall rein. Ja, dann. Dann ich endlich wieder laufen. Weil du da mal gucken musst, ne? Also, wenn die da nicht 100% drin sitzen und sich beim Laufen bewegen, machst du dir wahrscheinlich mehr Probleme, als es dir gut tut. Ich werde auch wieder langsam anfangen. Ich werde jetzt 2 Monate nichts gemacht. Mal gucken, ob ich mal wieder irgendwie an 5 Kilometer kratze. Vor einem Jahr bin ich die 10. Hm? Ja, wir müssen abends weniger Kohlenhydrate und mehr Gemüse haben. Sonst gibt das nichts. Und damit meine ich nicht Nudeln mit Spinat. Also so einem Alibi-Grün. Warum nicht? Entspannendes Kind zu Hause. Bitte? Vielleicht ein entspannendes Kind zu Hause. Ja. Genau. Schatz, ich mache jetzt was Sport. Ja. Für euch, die ja nicht sehen, was wir sehen, wir haben ja auf dem Weg am Brungast eine Schutzhütte und eben ist ein junger Mann mit dem Fahrrad an uns vorbeigefahren. Der sitzt jetzt mit seinem Fahrrad in der Schutzhütte, ganz entspannt, mit dem Handy, liest, dampft mit seinem Dampferzeuger und wir mutmaßen, vielleicht hat er ja ein kleines Kind zu Hause, schreiend. Und er so, Schatz, ich mache jetzt mal Sport. Und jetzt sitzt er hier im Wald, endlich Ruhe. Boah, das riecht immer so gut, ne? Mhm. So frisches Holz, kettengesägt, Sägespäne. Weißt du noch damals? Ja, damals. Als ich mal so abgenommen hatte, vielleicht kommt da jetzt sein Kumpel. Mit dem anderen Fahrrad, dem anderen schreienden Kind. Dieses vor 4,5 Jahren damals. Ja, als mir das hier nichts ausgemacht hatte. Ne, vom Alter her passt das ja zu dem anderen. Damals vor 30 Kilo. Ich weiß noch, wo wir da unten, weiß ich nicht, an der Sülz, diesen einen Berg da hoch sind. Weißt du, diesen steilen Trampelpfad. Weiß gar nicht. Und so ohne Hecheln, ohne alles. War schon toll. Die Kohlenhydrate und Bier, das ist so... Das sollte ich vielleicht lassen. Und Süßigkeiten. Hat er da seine Flasche verloren? Der Heizer. Ja, wo biegen wir jetzt ab? Ja, links oder geradeaus? Na, geradeaus kommen wir ja nicht runter, oder? Nee, dann. Wir sind jetzt oben am dicken Herrgott. Und hier haben sie alles richtig zusammengefahren. Mit den Holz-LKWs. Schlimm sieht's aus. Und dementsprechend ist hier auch zu gehen. Aber das ist nur hier oben, weil hier wohl viel gewendet und gedreht und gemacht und getan wird. Ein Stückchen weiter hier in den nächsten Weg rein ist schon wieder alles schick. Ah, die Sauerbratenfraktion. Jeder isst sein eigenes Pferd oder was? Oder so. Moin. Sieht nach Reitausbildung aus. Riecht auch so. Boah, hat ein Glück, im Sommer würden die jetzt so eine Schleppe Faulstich hinter sich herziehen. Ich weiß es nicht. War ja nie meins. Also an dieser, auch als Kind, weißt du, dat, wir hatten ja nichts, ne? Und da waren halt Western im Fernsehen immer noch sehr beliebt. Und an dieser ganzen Western-Romantik, ich fand das ja immer alles total cool. Bis auf den Geruch der Pferde, also nee. Wie gesagt, auf dem Teller riechen die definitiv besser. Naja, und deswegen bin ich dann doch kein Cowboy geworden. Ich hatte jetzt ja neulich erzählt vom Geoportal NRW und auch dem Kartenwerk und was man sich da alles so anschauen kann. Und unter anderem haben die eine Karte, die im Endeffekt die Erdoberfläche ohne Bewuchs und so zeigt. Also quasi, wie soll ich das erklären? Man guckt die sich an und man sieht überall, wo Häuser gebaut sind, halt diese viereckigen Erdplanierungen, wo das Haus eigentlich draufsteht, aber man sieht das Haus nicht. Und man sieht, wenn der Boden eine Welle macht und man sieht, wenn in dem Boden irgendwo geschürft worden ist. Das heißt, es fällt eigentlich sehr gut auf, wenn die Erdstruktur irgendwo sehr stark unterbrochen wurde und nicht mehr so aussieht, wie sie eigentlich natürlich sein sollte. Also beispielsweise, wenn irgendwo ein Steinbruch ist, dann sieht man halt die ganzen Treppen oder Terrassen in dem Steinbruch. Und so kann man auch in einem komplett zugewachsenen Gelände sehen, ob da jetzt mal irgendwo gebuddelt wurde oder eben nicht. Und das ist eine sehr interessante Darstellung. Und insbesondere hier, wenn man sich hier den Brungast anguckt oder irgendwelche Ecken, wo Grubengelände sind, ehemalige, da sieht man sofort auf den ersten Blick, das ist jetzt nicht der typisch weiche Übergang, den man eigentlich hätte. Das ist was anderes. Genauso wie man da auch Pingen, aber auch Bombentrichter sehen kann. Das heißt, gerade im Bereich von Engelskirchen sieht man da sehr viele von diesen pingenähnlichen Kuhlen. Wenn man aber weiß, dass in den letzten Kriegstagen da noch ein Munitionszug beschossen worden ist, dann weiß man, okay, ist dann wohl kein Pingenzug, sondern Bombenbeschuss von damals. Sehr interessant, also für die, die es interessiert. Jeder andere wird dann natürlich sagen, interessiert mich denn da, wie diese scheiß Oberfläche von der Erde aussieht. Den Frank, den interessiert das, das weiß ich. Aber da kann man halt auch mal gucken, wenn man irgendwo gelesen hat, okay, da war früher mal eine Grube und dann sieht man da möglicherweise noch so drei von diesen Löchern hintereinander, also ein Pingenzug und irgendwo die Kerbpinge, dann könnte man mutmaßen, dass da möglicherweise das Stollenmundloch ist. Dinge von damals, Nachhall aus ehemals, jetzt mit modernen Methoden grafisch dargestellt. Wie fein. Gib dir doch was auf, wenn du Frank sprichst. Ja, der weiß das doch. Da reden wir ja über das, was wir finden. Und da du ja nichts sagst. Moin. Nicht mit aufnehmen. Farbe im Wald. Ja, Hülsen. Oder auch Ilex. Blüht ja mal richtig, ne? Meine Fresse, sind da Beeren dran. Das ist schon toll. Vielleicht war das mit der Dürre gar nicht so schlecht. Dann konnte das mal so richtig. Ja, ich habe mich ja auch gewundert. Wir haben ja diesen. Das ist kein. Ist das ein Kirschlorbeer? Ich verwechsel das immer. Den du geschnitten hast, doch? Ja, Kirschlorbeer, ne? Und die ganzen Jahre waren da nie Beeren dran. Dachte ich. Aber auch nur, weil der Vater die immer alle weggeschnitten hat, damit sie nicht auf dem Boden liegen. So, jetzt haben wir sie nicht weggeschnitten. Jetzt ist das Ding voll mit diesen Beeren. Doch, ist toll. Ich finde unsere Eiche faszinierend, die eigentlich 2 Jahre tot geglaubt. Ne? Kommt wieder, da müssen wir runter? Ja, da müssen wir runter. Dann gehen wir da runter. Hallo. Moin. Hallo. Ich habe jetzt gelernt, irgendwann dieses Moin oben aus dem Norden, was ich ja auch gern verwende, kommt immer darauf an, wie man das ausspricht. Wenn man das so kurz ausspricht, wie ich das oftmals ausspreche, ist das unhöflich. weil so ein kurzes Moin ist eigentlich mehr so, verpiss dich, du Arsch. Währenddessen so, wenn man Bekannte trifft oder Leute, die man mag, man eher so Moin sagt. Soll man dann wissen. Hä? Dann bleibst du hier bei Moin. Ja, kommt immer drauf an, wen man sieht. Aber hier hat man ja nicht so viele, wo man mehr als Moin sagen muss. Ja, aber siehste, eine Frage der Aussprache. Wie im Japanischen. Ja, wie im Japanischen, genau. Die haben auch ein Wort und je nach Aussprache, oder auch im Russischen, je nach Aussprache heißt das Arschloch oder ich hab dich echt lieb oder so. Ich weiß es nicht. Das war jetzt ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob es dafür ein Wort gibt, Leute. Ich kann weder das eine noch das andere. Ich kann ja nicht mal richtig Deutsch. Also auch da ist bei mir noch Luft nach oben. Haha. Wer hat diese... Nee, das hast du jetzt wieder nicht verstanden. Es gibt einen Podcast, der heißt so. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, aber manche Leute, die das hier hören, was ich hier verzapfe, die haben das wahrscheinlich verstanden. Andererseits, es gibt auch schlechtere. Das war jetzt auch wieder so ein Anschein. Damit du... Ja. So. Übrigens, immer wenn du jetzt... Guck mal... Granit. Fundestein. Mhm. Immer wenn du Nee sagst, könnte das jetzt auch eine Anspielung sein. Doch. Oh, sehr interessant, wenn man so in diese Podcast-Landschaft guckt. Ach, ist nämlich auch eine Anspielung. So. Oder auch nicht. Mhm. Ob es einen So-Podcast gibt, weiß ich nicht. Aber schon spannend. Ja. Aber wir sind hier in der Nachmittagaktion quasi, ne? Wir sind zu spät. Moin. Moin. Ja. Du hast als zuletzt gesagt. Ach. Ganz ohne, dass du mich drauf aufmerkst. Und du wirst auch noch eine Radiosprecherin, nein, eine Podcastsprecherin, eine Konservenradiosprecherin, eine konservierte Sprecherin? Nee? Aha. Boah, echt jetzt? Guck dir das mal an hier. Was ein Gematsche. Da bin ich ja gespannt, wenn es Frost gibt, ob wir da dann wieder Knistereisfelder haben. Das wäre ja was. Was? Die Stille im Wald. Bis auf mich. Danke. Mhm. Meine Frau hat einen TJ- oder Andreas-Filter. So, so. Das ist ja modern. Hast du diese Doppelschrauben unter der seitlichen Rausfallstange vorne dran? Da legt er das Brett von der Gewehrauflage drauf. In beiden Fällen, damit er da eine schöne, stabile... Ist auf beiden Seiten. Und da liegt auch dieses Brett. Das ist die Knarrenauflage. Was tun? Weiß ich doch nicht, was Söhne halt tun. Was weißt du, ich nicht? Ich weiß nichts, ich mutmaße. Ich meine, das sind meine Söhne, was erwartest du? Mhm. Wie der Vater, so der Sohn, heißt es doch immer wieder. Nee, du bist ja auch eine Tochter. Ja. Boah, du bist so eine Tochter, ehrlich. Ah. Ja. Ja, aber wenn ich mir jetzt überlege, wir würden jetzt hier in der Stadt wohnen und hier unseren Feinstaubspaziergang machen. Nur Autos, Geplärr. Nee, das ist es nicht. Kleinstadt auf dem Land. Das ist es. Das hat was. Was ist denn das für ein Schredderteil? Seitlich eine hochgeklappte Kreissäge oder irgendwie sowas. Sieht ja aus, als würde das irgendwas fördern. Und dann da in dieses... Ja, macht das Ding irgendwie... Das gehe ich mir jetzt mal angucken. Hier steht ein Trecker. Und dieser Trecker hat einen sehr interessanten Aufbau. Mich würde mal interessieren, was hinten dran an diesem Trecker die Anlage soll. Beidseitig sind hochgeklappte, auf der einen Seite ist so ein Gummiband mit Lippen, quasi eine Art Förderband. Und es ist eine Säge. Ich gehe davon aus, es ist eine Säge. Sägeblatt? Nee, kaputtes Förderband. Sägeblatt ist nicht zu sehen, aber hier sind Teile zum Holz festhalten. Was macht das Ding? Kann es auf eine bestimmte Länge einstellen? Ja, ich mutmaße, man kann hier einfach Holz drauflegen und dann sägt man das auf eine bestimmte Länge. Das würde auch das Sägemehl erklären, was hier auf dem Weg liegt. Das ist auch, ne? Wenn du mal so guckst, hier vorne, in der Mitte von der Wiese, von oben, als wenn da so ein Siefen runterkommt und das bricht von beiden Seiten das Gelände so ein, ne? Wo da dieses kleine Wäldchen ist, dieses herzförmige. Siehst du, was ich meine? Ja. Was ja auch interessant ist, wenn man hier so auf diese Entfernung guckt, wie das Auge, das sind ja hier ja, bestimmt ein paar Kilometer, auch diese einzelnen Pfosten vom Weidezaun auflösen kann, ne? So als Stangen da oben zum Beispiel, zwischen diesem einzelnen Haus, was dann oben zu dem... Ja, okay, da, ja. Das ist so Hammer. Immer noch Party. Jetzt mal fragen, ob so schreiende Kinder zu Hause haben. Haben wir ja richtig vermutet. Vielleicht treffen die sich ja auch da drin für einen Podcast. Soll ja Menschen geben, die sich in irgendwelchen Schutzhütten treffen, um einen Podcast aufzunehmen. Zum Beispiel am dicken Stock. Ich weiß nicht. Es gibt ja Menschen, die sind. Ja. Ja gut, dieser Mythos, der ist ja schon lange dadurch. Hier schon ringsrum? Nee, den hebe ich mir auf. Was haben wir denn? 7. Ja, dieser Weg ist ein Biotop. Hier ist er zäckig und da unten ist er nass. Ja, aber ich will jetzt mal einen Steinbruch gucken. Kann ich mal? Danke. Hier ist der Aussichtspunkt in den Steinbruch BGS und da kann man schon mal ganz schön gucken, wie es da aussieht. Würde man unter der Woche hingehen, sähe man vielleicht sogar ein wenig Betrieb. Die mittlere Halde, die wächst ganz ordentlich. Ich denke, noch ein paar Jahre, dann wird man den gegenüberliegenden Hang nicht mehr sehen können. Ist schon der Hammer. Vielleicht lasse ich hier auch irgendwann mal, ich muss mal gucken, ob man das darf, die Drohne fliegen. Aber bei so Wind wie jetzt wäre das ein vergebliches Unterfangen. Ich hatte auch diese Aussichtsplattform größer in Erinnerung. Hallo. Moin. Oh, schön. Ja. Warte, jetzt das Fahrrad oder die Klamotten in Fahrradfarbe? Mint. An einem Hauch von Cyan. Wer hätte es gedacht? Hier entsteht ein Feuchtbiotop für Gelbbauchunken und Geburtshelferkröten, Laubfrösche und andere Kleintiere. Das heißt, die haben hier Schlamm und Bruchstein aufgeschüttet und das wird dann zuwachsen und innen drin gibt es wahrscheinlich so eine Art Teich, wo die dann wohnen können. Interessant. Ja, lang nicht mehr hierher gegangen, weil, wie gesagt, dieser Wall hier, der ist neu. War hier nicht mal irgend so eine Wiese? Wo die auch mal gezeltet haben oder sowas. Das ist ja echt, aber wie hoch das jetzt hier da hinten schon ist. Und auch hier diese Auffahrt, die war doch früher nicht da. Unten aus dem Steinbruch raus. Die hier, das ist ganz was Neues. Da hat sich echt viel getan. Spannend. Ich weiß noch, als wir hier, also das ist jetzt bestimmt auch 3 Jahre her, als wir spazieren sind, da kam uns auch diese eine Dame mit dieser Kamera und dem ewig langen Objektiv entgegen. Nee. Die Steindinger hier, die hatten es aber damals schon zum Teil gemacht. Hattest du gelesen, was ich dir geschickt habe mit dem Porsche in Dänemark? Ja. Für die, die es nicht auf Twitter oder Mastodon mitbekommen haben, da war halt einer in Dänemark mit einem Porsche auf der Autobahn mit 210 geblitzt worden. So gab es der, was? 110 erlaubt war. 100? Ich meine, es war 100 erlaubt, ist ja egal. Also mit 210 auf der dänischen Autobahn geblitzt worden. Und es waren 100 oder 110 erlaubt, wie auch immer. Und aufgrund dieses radikalen Verhaltens bekam er 20 Tage Knast, den Führerschein für 3 Jahre weggenommen und das Auto wurde eingezogen, verkauft und der Erlös ging in die Staatskasse. Das steht hier, naja, ich kann das einfach mal vorlesen. Ne? Ich stehe hier im Wald und lese Sachen von der Holdens Handy vor. Lyngby, DPA. Ein Raser muss in Dänemark für eine Spritztour mit einem geliehenen Porsche für 20 Tage ins Gefängnis. Das hat ein Gericht im dänischen Lyngby am Donnerstag entschieden, nachdem der 42-Jährige auf der Autobahn mehr als 210 statt der erlaubten 110 Kilometer pro Stunde gefahren sein soll. Außerdem verliert der Autofahrer für 3 Jahre seinen Führerschein. Pech ist das Urteil auch für den Freund, von dem der Mann sich den geleasten Porsche 993 geliehen hatte. Das Auto wird konfisziert und verkauft. Die Einnahmen wandern in die Staatskasse. Möglich ist das nach einem verschärften Rasergesetz. Danach kann die Polizei Autos beschlagnahmen, mit denen besonders rücksichtslos gefahren wurde oder mit mehr als 2 Promille Alkohol im Blut. Das gilt, egal ob der Fahrer auch der Besitzer des Wagens ist. Tja, deswegen niemals in Dänemark das Auto verleihen. Hier sind Steine, also dass hier Steinmännchen sind, haben wir ja schon mehrfach gesehen. Beziehungsweise ihr nicht, aber ich habe mehrfach drüber geredet. Aber hier hat man Steinmännchen in Ukraine-Farben angemalt. Und einen Baum auch. Ja, die Holde, die knipsomatiert das gerade und dann kommen die Fotos ins Blog. Bitte? Ja, hier oben lag mal in dieser alten Hausruine, Hüttenruine, ich weiß gar nicht, was das lag, zumindest damals TM, um 2005 herum ein Bohnencache bzw. eine Station. Und noch viel weiter zurück erinnere ich mich, in meiner Grundschulzeit hatte ich hier eine Schulkollegin, die wohnte unweit von hier. Und die hat mir in der Schule erzählt, dass hier oben irgendwie Ruinen seien. Und wie ich nur war, abenteuerlustig, wie man so ist, habe ich mir eine Spitzhacke geschnappt, die Schulkollegin besucht und nein, nicht die Schulkollegin erhackt, sondern bin mit ihr dann hier in den Wald gegangen, um in der Nähe der Ruinen nach Schätzen zu suchen. Und das war auch genau hier. Und nein, nicht nur deswegen ist das jetzt eine Ruine. Ich habe da also in diesen Bruchsteinen hier im zarten Alter von 8 oder 9 Jahren nicht allzu viel mit der Spitzhacke ausrichten können. Ja, und heute bin ich einfach nur zu alt dafür. So sieht's aus. Obwohl es hier auch keine Schätze geben würde. Ich meine, das waren ja damals, obwohl wir hier in Lindlar steinreich waren, trotzdem doch recht arme Menschen, die hier gearbeitet haben. Da wird nichts mit Gold oder so vergraben worden sein. Andere Geschichte, im Park unten steht ja das Schloss Heiligenhofen. Habe ich euch ja auch schon mehrfach von erzählt. Und da gibt es, wo das Kapellchen ist, in Unterheiligenhofen, da gab es auch eine Burg mit einem Bergfried. Und in unserer Jugend stand der noch. Und er hat immer irgendwie eine gewisse Faszination ausgeübt. Und diesen Bergfried, den wollten wir seinerzeit mit dem Seil erklimmen. Durften wir natürlich nicht, das Gelände war Privatbesitz. Jetzt hängt hier auch noch so ein Glas. Kannst das bitte auch mal verknipsen? Was? Herzenfreudeglas. Es ist Zeit für ein neues Virus. Bla, bla, bla. Echt, gibt sehr gute Menschen. Aber hier Glas aufzuhängen, ist natürlich jetzt wieder so ein Ding. Egal. Also wir wollten diesen Bergfried erklimmen und dazu brauchten wir natürlich ein Seil. Und dieses Klettern, was ich irgendwann dann im Laufe meiner Geocaching-Karriere erlernt habe, das war damals noch nicht so. Wir brauchten also ein Seil. Und was macht der kleine Junge? Ja, er geht erstmal ein Seil kaufen. Es war ein besonders leistungsfähiges Seil, sprich eine Wäscheleine mit Drahteinlage. Damit sind wir selbstverständlich nicht klettern gegangen, weil es hätte uns wahrscheinlich eher die Hände zerschnitten. Aber naja, auch diese Pläne haben wir irgendwann aufgegeben und der Landwirt, dem diese Ruine gehörte, hat irgendwann, weil sich da immer sehr viele Leute gerne rumgetrieben haben, es gab ein Pumpenhäuschen in der Lennefetalstraße Und da konnte man parken, obwohl das so eigentlich nicht erlaubt war. Und von da ging dann ein schmaler Pfad bis zu dieser... Ja, und dieser Landwirt hat dann diesen Bergfried bzw. das letzte Stück Ruine, was davon halt noch übrig war. Wenn man Kind ist, dann erscheint das ja ziemlich hoch. Und je älter man wurde, desto niedriger wurde das Ding dann auch. Hat er dann abgetragen und das ist jetzt einfach nur noch ein Bruchsteinhügel, der überwuchert ist. Und da erinnert eigentlich nichts mehr dran, dass da einst diese Ruine war. Mythen zufolge soll es einen Geheimgang gegeben haben vom Schloss Heiligenhofen bis hinten zu dieser Kapelle oder zu diesem Bergfried, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil der unter Lennefe-Niveau hätte verlaufen müssen. Und in der damaligen Zeit, gehe ich davon aus, hätten sie den nie so dicht gekriegt, dass der nicht eigentlich immer abgesoffen wäre. Insofern Mythen und Legenden. So, das heißt also, das hier ist jetzt diese Straße, mit der die da oben hochfahren, um dieses Biotop für die Unken zu produzieren, ne? Weil, ja, bleibt ja nur das. Ja, aber stimmt, da hoch, ne? Da hoch. Was machen sie jetzt hier? Soll das hier abgetrennt sein, damit hier Fußgänger gehen können, hier neben, und LKWs die nicht, oder? Nicht vielleicht, damit sie hier nicht kaputt fahren am Rand. Und da geht's ja ab. Ja, da geht's ab, wenn sie hier denn... Wenn die da immer runterrutschen, wenn zwei aneinander vorbei müssen, dann geht's eng. Naja, oder sie hatten Sorge, dass wenn es jetzt schneit, dass man nicht sehen kann, dass hier vorne der Weg unbefestigt ist daneben. Aber klar... Oder vielleicht sind die denen auch mit ihren Baumtransportern immer zu sehr dahergebrettert. Aber guck mal da vorne, da fahren sie auch alles kaputt. Ja, aber das geht nicht so weit runter. Wenn sich das hier löst und abrottet. Jetzt ist ja schön, der Bewuchs ist weg. Da kann man ja jetzt mal ein hübscheres Bild vom grünen Wasser im Steinbruch machen. Wasser. Hübsch haben sie es hier. Tut sich was. Aber was? Auch hier seitlich. Diese abgetrennten Fahrbahnen von dieser Straße her. Also entweder das geht jetzt hier richtig gut in diesem Steinbruch. Oder es bahnt sich hier ein Verkauf an. Ne, so nach dem Motto, wir machen es mal hübsch. Mir fehlen noch ein paar, aber bis zu Hause habe ich das auch. Wird dann da hinten groß gebaut. Ist das da im Krankenhaus? Ja, müsste, ne? Ja, ja, da wird die neue Rettungswache gebaut. Und an der Uferstraße. Uferstraße ist das nicht schön. Doch, dieser Weg hoch gegenüber von dem Parkplatz vom Ärztehaus, weißt du? Ja. Wo du den Schleichweg zum Kindergarten nehmen konntest. Da haben sie auch das große Haus abgerissen. Da bauen sie auch so eine Familienbunker. Ja, vielleicht auch Sozialwohnungen, weiß man nicht. Ja, ich würde eher sagen, das ist so weit wie das da und das sind keine Sozialwohnungen. Das will ich erzählen. Sie wohnen am Park, also wir wohnen am Ärztehaus, ist ja auch mit teuer verkauft worden. Ja, aber man muss ja trotzdem so ein bisschen gucken. Ich weiß ja nicht, wie die das hier jetzt haben mit den Flüchtlingen oder wie viel hier wer wen wo aufnehmen möchte. Und da muss man schon ein bisschen... Ja, aber da kommt eher ein bisschen Altenwarterfeld. Ja. Ja, gut. Kann natürlich sein. Andererseits in Falkenhof, das sind ja auch Sozialwohnungen. Ne? Also wir haben halt immer mehr Menschen, die da nicht so viel haben, um sich hier so eine überteuerte Hütte leisten zu können. Insofern, wenn dann so eine Gemeinde hier Zuwanderung haben will, dann müssen sie auch dafür was schaffen, weil ansonsten funktioniert das nicht. Ja? Der kleine Andreas gräbt in Ruinen und ein Mädel war auch dabei. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was Indiana Jones, der Tempel des Todes, für ein Fest für mich war. Naja. Das ehemals halt nach und demnächst heißt es Lavalieren beim Indiana Jonesieren mit Frank und Andreas. Schöne Grüße und beste Genesungswünsche an dieser Stelle. Und ich will keine Scherze über den dicken alten Mann hören. Wenn der neue Indie rauskommt, werdet ihr sehen, wer hier, also zumindest alt. Erwähnte ich, dass wir dann neulich nochmals den Brungast aufsuchten? Doch hört selbst. Schön. Was eine Scheiße. Sieht ja aus, als hätten sie gestreut hier, ne? Ja. Möglich. Sonntag, 11.12.2022, der dritte Advent. Und draußen hat es ein bisschen geregnet. Der Boden war kalt. Dementsprechend ist er jetzt stellenweise gefroren. Und die Straßen und Bürgersteige können rutschig sein. Zumindest da, wo nicht gestreut wurde. Da war wieder so eine Stelle. Ja, hier sind die ganzen geparkten Autos. Da streut er nicht hin. Genau, vielleicht gibt es Knistereis. Wie hässlich rutschig. Ja, soll wohl der E3, also der M3 in E oder so, keine Ahnung. Verdammt. Oder M1. Ist aber echt schreckenweise fies rutschig. Muss man tatsächlich aufpassen, dass man hier auf die Fresse fällt, ey. Ich müssen wohl letzte Nacht auf der A46 welche zu schnell auf eine Raststätte abgebogen sein. Nee, die LKWs waren alle vorschriftsmäßig geparkt, so wie man es lesen konnte. Und die waren auch nicht im Fahrzeug. Und der mit dem PKW, der ist irgendwie vor einen Schildträger und Leitplanke. Und da haben es wohl auch ein paar nicht geschafft. 20-Jährige, also im Alter um die 20. Vielleicht das erste Mal glatt im Leben. Ja, Helden. Wenn ich morgen was höscher fahren, was früher. Muss man erstmal die Scheiben freisprühen. Und bei meinem Glück habe ich dann innen auch noch Eis. Und da können mir die ganzen Leute sagen, was sie wollen, aber innen Eis, also ich werde nicht innen anfangen zu kratzen. Katzenstreu. Aha. Ja, das Problem ist, wir hatten es die letzten Tage ja immer kalt. Morgens, ne? Wäre ja auch schön gewesen. Aber es war auch nebelig. Was bedeutet, sonst gehe ich halt mal hin, heiz das Auto innen richtig schön auf beim Fahren. Und dann mache ich auf dem Parkplatz die Fenster, also die ganzen Türen auf. Dann kann die feuchte, warme Luft raus. Die knackig kalte, trockene Luft kommt rein. Funktioniert nur nicht, wenn die Luft auch feucht ist. Dann trägst du nämlich noch mehr Kälte rein, noch mehr Feuchte rein. Das ist alles Mist. Und was ich scheiße finde, ist, du kommst dann an, hast es draußen feucht, machst eine Klima an, damit innen die Außenfeuchte nicht reinkommt. Ne? Dumm nur, dass der Kompressor ja unter 4 Grad nicht läuft. Das bedeutet, es funktioniert halt nicht so schön. Bei 5 Grad wäre alles supi, aber das ist ja echt eine Scheiße hier. Der Rutscherei, jetzt habe ich mich echt fast gelegt. Keine gute Idee. Jo, genau. Ich hoffe, mal kleinere Schritte machen, besser ist. Deswegen sind noch nicht so viele unterwegs, weil es schweineglatt ist. Ja, eben bin ich auf der Straße gerutscht. Hier ist gestreut, ne? Glück gehabt. Aber trotzdem vorher wieder anziehen. Ja. Aber die Steine sind schon. Ja, eben waren sie besser. So, und jetzt kommen wir wieder über die Steine. Aber hier ist ja auch gestreut. Ich gehe auf der Straße. Hier sehe ich wenigstens das Salz noch liegen. Mann. Andreas in Gefahr. Ja, total mies. Hoher Schwerpunkt, aber hier ist mit Sicherheit nicht gestreut. Dick, alt, ungelenk, hoher Schwerpunkt. Und glatt. Eine miese Kombi. Vielleicht einfach langsamer gehen. Ein Fliegengitter vorm Fenster im Auto. Ey, das ist mir echt hier. Kann wohl nicht wahr sein. Und das hier hochgehen. Ah, stinkt ja widerlich von den Hühnern hier unten rauf. Ist ja schlimm hier, dass der Schotter so. Ja, das ist gefährlich. Ups. Hölle. Ja. Wir sind gerade auf dem Steinbruchgelände zu Zufahrtsstraße, spiegelblank. So, erste Ebene, Schlamm, auch glatt, aber zum Glück Profil. Mann, aber hier echt, ey. Da, die, es ist komplett, die Pfützen hier sind durchgefroren. Die könnte schön sein, lass mich mal. Da, eine Knistereispfütze, da ist Luft drunter, die könnte funktionieren. Schön. Man hört die Steinsägen gar nicht. Ja, könnte natürlich sein. Und da drin läuft eine. Bis jetzt läuft sie an. Knistereis. Ach. Ist ja Hölle. Hier diese dicken Spurmatschrillen von dem Gabelstapler, die sind so groß, dass man da echt voll rutscht. Keine gute Idee. Also das mache ich demnächst aber nicht mehr, in so einem Wetter draußen rumrennen. Vor einer Weile erzählte mir die alte Dame von nebenan, ja, aus ihrem Rollokasten, also wo der Rollogurt rauskommt, da käme Styropor mit. Ich habe mir das mal angeguckt und tatsächlich kommt da Styropor mit. Aber ich weiß ja, dass die hausseitige Verblendung, also diese innenraumseitige Verblendung auf der Rückseite Styropor hat im Rollokasten zwecks Isolierung. Naja, habe ich mir gedacht, vielleicht löst sie sich jetzt altersbedingt auf. Ich wüsste zwar nicht genau warum, aber könnte ja sein. Hm? Das hört aber nicht auf. Da ist immer mal wieder Styropor drin. Die alte Dame hat es weggesaugt und es kam Neues. Irgendwann sagte sie dann, ja, vorne unten an der Terrasse, da wäre so ein Loch und da wäre neulich eine Maus rausgekommen. Ui, dachten wir. Nicht, dass die durch das Loch irgendwie hinter dem Holz bis zu dem Rollokasten rauf kann. Naja, die alte Dame hatte da dann was reingesteckt und wir dachten, die Sache wäre erledigt. Kam zwar immer noch ab und zu mal ein Stückchen Styropor mit, aber man hörte auch nicht irgendwie da drin Geraschel oder irgendwas. Ja, und jetzt ist der Rollogurt angenagt. Und jetzt müssen wir vermuten, dass tatsächlich Mäuse im Rollokasten sind. Der Hammer, oder? Würde aber bedeuten, dass ich innen so ziemlich alles abbauen muss, was da dran ist, um den zu öffnen. Und dann fällt mir nachher noch so eine Nagerkolonie entgegen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was wir da machen. Die erste Idee, hat man ihr mal gesagt, könnte sein Essigessenz. Die mögen offenbar den Geruch von Essigessenz nicht. Also könnte man versuchen, sie mit Essigessenz zu vertreiben. Und weil ich ja neulich schon mal so ein Rollo reparieren musste, habe ich noch eine von diesen Plastikdingern. Da werde ich dann mal ein Essigessenzversuch dran machen. Und wenn das davon nicht angegriffen wird, werden wir mal ordentlich Essigessenz in die Nuten packen und das Ganze hochziehen. Mal sehen, vielleicht gefällt ihnen ja der Geruch nicht. Und sie flüchten, das wäre zu wünschen. Vergrämung. Und wenn es nicht geht, müssen wir wohl den Aufgang suchen. Da habe ich ja Bock drauf. Leute, ich kann euch sagen, diese Nager-Invasion, die begeistert mich überhaupt nicht. Und jetzt, wo es draußen kalt wird, kommen sie alle rein. Also Wespen im Rollokasten sind ja die eine Sache, aber Mäuse kannst du dir nicht ausdenken. Man merkt schon, dass die Nachbarn keine Katzen mehr haben. Ja. Weil als immer noch so bis zu 3 Katzen am Grundstück waren, da hatten wir definitiv nicht so viele Probleme damit. Was ja auch ging. Du kennst doch diese Räuchermännchen aus dem Erzgebirge, ne? Da macht man so ein Räucherding in irgendeinem größeren Glas oder so einem Teil an und leitet den Geruch mittels Schlauch oben in den Rollokasten ein. So richtig. Ventilator hinter und jö. Dann kann nichts brennen, aber da dann ist da Party. Bis das vorne am Rollokasten wieder rauskommt. Dann mal gucken, ob es denen gefällt. Das wäre auch noch was. Doof ist nur, wenn die da oben schon Junge haben und die können nicht weg und dann verrecken dir die da, dann musst du den aufmachen. Oder es riecht zwei Wochen etwas streng in der Wohnung. Und wenn man so drüber nachdenkt, welche Filme es im Laufe der Jahrzehnte so gegeben hat. Ne? So wegen Klima und Endzeitfilme, die Welt wird unbewohnbar. Vieles davon ist ja schon so eingetroffen. Ne? So diese Prognosen, die man damals hatte und alle so, ja und jetzt haben wir's. Und vielleicht ist das mit dem Pinky und dem Brain auch gar nicht so weit hergeholt. Und Pinky und Brain haben jetzt ihre Chance und werden die Welt übernehmen. In Rollokästen. Wirst du sehen, gibt ja immer mehr Mäuse. Die Wiese ist durchlöchert ohne Ende. Pinky und Brain, ich sag es dir. Und alle so, wart mal ab. Darum ganz wichtig, wenn du irgendwo zwei Mäuse siehst und dich entscheiden musst, ne, ja, erleg die mit dem dicken Kopf. Die andere ist nur doof. Mitläufer quasi. Aber die mit dem dicken Kopf. Ja. Das ist echt fies kalt, ne? Ach, ach Wahnsinn, der Nebel da drüben, ne? Ja. Das ganze Totholz vereist und dann die andere Talseite liegt total im Nebel. Blätter fallen geräuschvoll. Knistereis. Da hinten kommt noch ein ganz großes Feld, aber ich glaube, nee, da steht noch Wasser drauf. Das ist wohl eher zu tief. Das werde ich lassen. Aber durch die karge Belaubung kann man jetzt, gerade wo sie stellenweise bereift sind, die Struktur der Steinhalden hier im Brungers sehr gut sehen. Das ist schön. Aber es ist auch echt schweinekalt. Glocken von Hartegasse, Viertel vor elf. Wir sollten zu Hause das Wasser abdrehen. Ich gehe davon aus, im Schlauch ist es schon gefroren. Sollen wir zum Rückwärtsfahren? Nee. Aber er hätte trotzdem was langsamer fahren können. Wenn es glatt ist, fährt man nicht so schnell an Fußgängern vorbei. Aber es ist halt die Lindlerer Jägerschaft. Was erwartest du? Und dass er dann auch noch TJ auf seinem Kennzeichen fahren darf, das ist schon frech genug. Frechheit, ne? Habe ich ihm nicht erlaubt. Tja. Ui, Knistereis. Dick und arg rutschig. Ja, kann dem dicken alten Mann nichts entgegensetzen. Ja, wo wir neulich hier noch richtig dick in Schlamm eingesunken wären, können wir heute ganz schön gehen. Es fängt wieder an zu nieseln. Schön. Schön ist das. Dafür hat es sich ja gelohnt. mal neugierig, was da ist. Hä? Ja. Ich gehe trotzdem mal gucken. Irgendwas mit Hänger und ein Grabstein und irgendwas wie so eine Unterkunft. Jetzt wird da einer wohnen. Ganz komisch. Da muss ich bei Gelegenheit, glaube ich, noch mal hin. Hier haben ordentlich Wildschweine gewühlt. Ja, aber da gibt es einen Verschlag und der weiß der Geier, wozu der dient. Da muss man mal neu scheren gehen irgendwann. Also es ist ein Teil, das sieht aus, als wäre es mal ein Hänger gewesen. Oder auf einem Hänger drauf. Dahinter ist so ein Verschlag mit einer Katzen- oder Hundeklappe. Sieht aber zu aus. Dann gibt es da einen Grabstein, der steht da rum. Ein paar Felgen rosten im Boden vor sich hin und hinten in den Hang rein kann man eigentlich gar nicht sehen. Nur wenn du dran nah dran gehst, siehst du, dass die Grasnarbe auf einem Dach drauf ist und da ist irgendwas in den Hang reingebaut. Könnte auch so eine Art Verschlag sein, so mit Wellblech oder so. Muss ich ein andermal mal gucken gehen. Aber jetzt ist meine Neugierde geweckt, was das da sein mag, mitten im Wald. Da muss man ein bisschen den Hang runter, will ich jetzt mit den Klamotten nicht machen, um dann vom Hang her da mal hinzugehen. Aber überaus verwunderlich, ne? Es hat sich bis jetzt, ne, es ist niemand da, außer dem Typ mit dem Auto. Meinst du? Na gut, ich weiß jetzt nicht, was an der Adventkirche so toll sein soll. Ja, die Jogger, die Radfahrer. Ja gut. Joggen auf Eis ist ja vielleicht noch nicht so prickelnd. Leute, die auf Eis und Schnee joggen gehen, sind im Unterhalt in das Laufband. Gut, auf Schnee hast du ja gegebenenfalls auch noch Haftung. Mit Laufschuhen. Ja, besser als auf Eis. Vielleicht laufen ja mit Spikes. Man kann ja auch Socken drüber ziehen. Ein paar Wollsocken über die Schuhe und zack, läufst auf Eis wunderbar. Ja, kann man machen. Nur bei den Schuhen hier ist das halt ein bisschen problematisch. Das würde dann diesen Schnürsenkelhaken hängen bleiben und dann räufelt sich das ziemlich schnell auf. Dann hast du lauter Katzen hinter dir herlaufen, die da mit den Fäden spielen wollen. Ja, gib den Rattenfänger von Hameln und den Katzenfänger von Lindler oder was. Und dann kann ich noch anfangen, mit dieser Mockflöte, die du da hast, hier einmal durch den Ort zu gehen, dann irgendeinen zu pfeifen. Das will auch jeder hören, wenn ich mit einer Flöte spiele. Schlimmer geht's nimmer. Schon wieder? Ach so, ja, da weißt du ja, wo du hin musst. Zum Schuhdealer unserer Wahl, unseres Vertrauens. Ich meine 18 Uhr, sicher bin ich nicht. Ich glaube, die machen um 9 Uhr auf. Und ich meine, die haben auch samstags auf. Samstag ginge doch. Ich würde gerne abends hin. Hosenkopf für morgens schon lieber abends. Ja, dann musst du halt was früher aufstehen, so um 5. Und dann setzt du dich bis 9 einfach nur fett auf den Stuhl und siehst zu, dass du Wasser in die Beine kriegst. Alternativ zieh einfach 2 Paar Socken an, dann hast du innen genug Platz. Ich bin ja mal gespannt, wie das Wild heute wird. Sie hat wohl ein neues Rezept. Riecht nach Diesel. Ja, da ist ein Kuchen. Ja. Der ist zu spät. Also, wenn dieser eine Trecker schon so nach Diesel stinkt hier, weißt du? Wenn er auf der Stelle läuft. Aber sie hat ja einen Mercedes, da darf sie schneller fahren. Sie kann unterwegs, kann nur auf der Strecke verhindern. So kein Pfleger, da kein Richter. Macht ja nichts. Solange es Bäume und Karma gibt, brauchst du weder Kläger noch Richter. Manches regelt halt der Markt. Nee, das Schicksal. Was? 5 Euro für mich oder nicht? Was machst du? Ah. Aha. Ja. Ich meine, das war hier, wo die Bahn runtergekommen ist, die Bremsbahn vom Steinbruch. Aber ich bin mir nicht sicher. Irgendwo. Muss ich nochmal nachlesen. So muss ja runter zum Bahnhof gehen. Oder es war. Was ist das denn da? Das ist auch noch so eine alte Bude, die ist komplett zugewachsen. Oder es war da. Ja, die verfällt ja so vor sich hin, da diese Scheunen und Ställe. Dann wachsen die zu. Man hat einen großen Haufen Efeu. Na, siehst du, die Hühner hier, die trauen sich was. Bis zu den Zaungrenzen. 40 Meter vom Stall weg. Sind keine Schisshühner. Genau. Oh je. Weiß ich nicht. Oder der. Vorsicht, rutschig. Ich denke, ihm ist kalt. Ja, ich sage ja, ihm ist kalt. Ja. Ich sagte doch vorher schon, oder er. Das habe ich nicht gehört. Du nuschelst. Ah, ich nuschel. Vielleicht will ich nicht auf diese Aufnahme. Stimmt. Ich einmal leiser als du. Du bist auch vor mir. Ach, nennst du mich etwas schon wieder fett? Ich habe ein Mikro auf der Brust, ich bin eine Schallschutzwand. Das wird jetzt wahrscheinlich der nächste Karnevalshit. Was hinter mir passiert, das hört keiner hier im Land. Guck mal, das war wahrscheinlich auch mal ein Huhn. Das ist auf die Straße gelaufen. Also es ist zumindest ein Hühnerflügel. Da hörst du auch die Witwe klagen. Die Witwe vom Huhn. Aha. Auch gendergerecht hier. Ja, nu, ich meine, wer sagt denn, dass Hühner nicht, ne? Kann ja auch. Das ist unfassbar, oder? Das ist der Knüller, oder? Ja. Wir stehen hier an der Tankstelle, also gehen dran vorbei. Jetzt will einer Luft in die Räder seines Autos machen. Ist ja eigentlich nicht verwerflich. Steht jetzt an diesem Luftding, dann gibt es noch ein anderes und da ist jemand anders dran. Und dann geht der Typ von dem ersten Luftding zu dem anderen an dem zweiten Luftding und sagt, hör mal, kann halt sein, dass das nicht funktioniert. Und dann sagt der andere, steht doch dran, außer Betrieb. Ist ein riesenrotes Schild. Hört mal, es ist unglaublich. Ich meine, der ist ja mit dem Auto gekommen. Jetzt lehnen wir uns mal ganz weit aus dem Fenster und mutmaßen, dass der einen Führerschein hat. Jetzt mutmaßen wir mal weiter, dass er deswegen entweder nicht blind ist oder auch lesen kann. So, jetzt ihr. Fällt mir nichts mehr zu ein. Guck mal, wenn du von hier guckst, ne? Ja. Ihr müsst schon von hier gucken. Und du guckst mal auf die B-Säule von dem Tesla da, ne? Ja. Siehst du, wie weit die reinkommt? Das sind locker 10 cm, das ist so ein Stück. Und der hat hier ein komplett durchgehendes Glasdach. Ich habe mir überlegt, warum machen die das? Und klar, du hast ja unter Umständen unter dem Auto diesen dicken Batteriesatz. Ich weiß ja nicht, wie viel die wiegen, aber die wiegen mit Sicherheit ein bisschen was. Und wenn die dann, wenn du so ein Glasdach hast, so richtig auf die Karre drücken, das kann schon richtig bitter sein. Also, da hast du dann richtig Gewicht drauf. Und wenn du dann auf so einem Baumstumpf stehst mit dem Dach, der drückt sich schon ordentlich rein. Beim Überschlag, das werden sie wohl haben müssen. Hatte ich dir gesagt, der Wagen, den wir jetzt neulich gefahren sind, der hat auch 5 Sterne im NCAP Crashtest, eine Bestnote. Ja. Dass er was anderes gut hat, aber Bestnote war das gar nicht NCAP, aber ich weiß nicht mehr was. Nee, der ist. Hupsi! Ich hätte dich noch nicht mal auffangen können, weil ich die Eier jetzt in die andere Hand genommen habe. Merke, geh nicht über den Gullideckel, du Trottel. Danke. Hui, da werde ich nachher wieder Rücken haben. Das hier kann auch fies sein, diese Scheiße. Habe ich jetzt nicht mehr mit gerechnet, weil die Straße überall so trocken ist. Also so unglatt ist. Trocken ist sie ja nicht. Er hat Gartenschlag. Ja, der war jetzt nicht so schön. Tatsächlich nicht. Irgendwas wollte ich noch. Aber was? Ja, Vorträge. Ja, ist klar. Hi. Hallo. Wir beißen dein Tier nicht. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mäuse. Die ganze Wiese ist unterkellert. Am liebsten würde ich einen Gartenschlauch in ein Loch stecken und die komplette Wiese fluten, bis irgendwo auf der Wiese Wasser austritt. Bei minus 15 Grad eine geschickte Maßnahme, aber da passen locker 2 Kubikmeter rein und das ist es mir dann auch nicht wert. Die alte Dame sagte, die Mäuse kämen vom Steingarten aus über die Wiese zu ihrer Terrasse. Im Mäusemarsch. Auf einer Spur hin und auf einer anderen Spur gehen sie auch wieder zurück. Tja. Und wenn sie tatsächlich einen Eingang im Steingarten haben, vielleicht haben sie ja auch einen Erbstollen gegraben und die Wasserrechte werden von Mäusegeneration zu Mäusegeneration weiter vererbt. Da kann ich oben so viel Wasser reinschütten, wie ich will. Das läuft dann auf die unterste Sohle und von dort raus zum tiefliegenden Nachbarn. Der würde sich bedanken. Aber ganz untätig war ich nicht, denn zumindest in Sachen Rollokasten bin ich ein Stück weiter. Doch hört selbst. Hallo. Dann wollen wir doch mal gucken. Ja, Neues von der Nagerfront. Ich hatte euch ja neulich erzählt, bei der älteren Dame befänden sich Mäuse im Rollokasten. Und wir wissen jetzt auch, welchen Weg sie zur Terrasse nehmen. Wir haben so einen Steingarten. Und von diesem Steingarten aus laufen sie über die Wiese am Vogelhaus vorbei, raus auf die Terrasse. Und dort suchen sie sich dann Futter, ob sie es finden oder nicht. Und von da hat sich dann irgendeine dieser Mäuse mutmaßlich in den Rollokasten verirrt. Nun ja. Jetzt werden wir diese Maus mal ein wenig wecken. Dass die Mäuse diesen Weg nehmen, wissen wir deshalb, weil sie... Ich frickel hier ein bisschen rum, deswegen ist hier ein bisschen Lärm. Dass sie diesen Weg nehmen, wissen wir deshalb, weil die ältere Dame sie über die Wiese hat laufen sehen und weil es ganz klare Spuren gibt auf der Wiese. Was ich jetzt hier mache ist, ich habe eine, ja, wie nennt man das? Das ist so eine Säge, die funktioniert ähnlich wie so ein Teil, was man in der Chirurgie einsetzt. Also das ist so eine Vibrationssäge, man kann da ein Blatt reintun, das rotiert dann nicht, sondern sägt durch Vibrieren. Und dieses Gerät werde ich jetzt nehmen, um ein unangenehmes Geräusch am Rollokasten zu machen, weil es ist ein relativ großer Rollokasten. Das heißt, ein hölzerner Hohlraum, in dem sie sich im Moment noch recht wohl fühlen. Aber mal schauen, wie es ihnen gleich geht. Ich nehme euch jetzt mal mit dem Gerät. Ich habe die Säge abgebaut ins Wohnzimmer der alten Dame. Und dann werden wir mal schauen, wie die Mäuse auf die Vibration reagieren. Ich mache jetzt mal die Türen zu. Weil das könnte jetzt lärmig werden. Eine Steckdose wäre nicht schlecht. Mal gucken, wo ich hier eine finde. Ein bisschen hin und her räumen. Könnte sein, dass sich hier hinter eine befindet. Und da ist sie auch schon, das ist gut. Ja, Stecker rein, glücklich sein. So, hinein, Onkel Otto. Mal sehen, auf was haben wir sie denn eingestellt? Mal Rollo ziehen, das macht wenigstens schon mal ein bisschen wach. Hört sich nach nichts an. Das ist dann direkt ein besseres Geräusch. Ich glaube, ich muss mir da mal einen Tritt holen. Mit dem Tritt käme ich dann nämlich an eine der Schrauben, an denen das Ding festgemacht ist. Da ist so eine Stange dran und diese Stange, an der hängt eine Gardine. So, jetzt hole ich mir einen Tritt und dann komme ich bis an die Schraube von dieser Stange und dann geht's ab. Aber kein Tritt, keine Party. So, da ist er ja auch schon. So. Dann schönen guten Morgen, meine Lieben. Vergrämung Teil 1. Jetzt müssten sie zumindest wach sein. Sachen gibt's. Ob sie dann rauf oder rausgehen, weiß der Geier. Auch weiß man jetzt nicht, wo die hier rumlungern. Hier draußen scheint es irgendwo noch so ein Loch zu geben. Da kommt jetzt Teil 2, nämlich in das Loch, was draußen ist, wo sie sich mutmaßlich einen Zugang gemacht haben. Da stopfe ich jetzt Edelstahl-Stahlwolle rein. Mal gucken, was dann damit ist. Vielleicht hilft es ja. Es ist ein handelsüblicher Topfreiniger. Aber da muss man halt mal dran. Ich würde das ja mal interessieren, ob oder wo sie da reinkommen. Aha. Tja, scheint der Weg zu sein, den sie nehmen. Ja, offensichtlich ist dort der Aufgang. Es ist nicht schön. Überhaupt nicht schön. Dahinter ist ein großer Hohlraum und in diesem Hohlraum, da gehen sie offensichtlich nach oben. Mal sehen, was jetzt wird. Wenn es den auch auf der anderen Seite gibt, dann haben wir da ja ein ähnliches Problem. Aber einen Weg müssen sie haben, um abhauen zu können. Ja, und da unten kommt man jetzt schlecht hin. Schien es hohl. Mal sehen, was draus wird. Ich habe mal eine von den Platten weggenommen an der Veranda. Und da ist ja das Kiesbett, wo die Platte drauf lag, die schräge. Und dahinter habe ich dann erstmal Mäusehaare und alles rausgeprokelt, was denn da ist. Und dann habe ich festgestellt, ich kann ein so ein komplettes Topfding hinter der Schiene von dem nach oben reinstecken. Das heißt, die haben da so einen Aufgang, wo sie hoch können. Die Frage ist jetzt, ob auf der anderen Seite auch einer ist. Weil da aber Styropor lag, gehe ich davon aus, dass die auf der Seite raufgehen und dass da auch noch was zu finden war. Aber weißt du nicht. Ich werde jetzt mal öfter Lärm machen, so alle paar Stunden. Mal gucken, was sie dann meinen. Lustig, lustig. Lustig geht die Welt so. Und mit dieser Bombenvergrämung endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 120 vom 21.12.2022. Vielleicht melde ich mich am 24. nochmals mit dem Wort zu Weihnachten. Ansonsten hören wir uns zwischen Weihnachten und Neujahr. Zumindest, falls ich ob der Völlerei nicht geplatzt sein werde. Wer weiß das schon? In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.